Kundgabe 3705. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.3.1946. Lehramt der Jünger vor dem Ende. Und so ihr lehren wollet, müsset ihr mich selbst im Herzen tragen, so dass ich durch euch wirken kann, dass ich euch die Worte in den Mund legen kann und ihr also immer das Rechte aussprechen werdet in meinem Namen. Also dürfet ihr nie um irdischen Erfolges willen mein Wort verkünden, sondern die Liebe des Herzens muss euch dazu treiben. Denn die Liebe bin ich selbst. Und so ihr Liebe zu den Mitmenschen empfindet und ihnen helfen wollet aus ihrer geistigen Not, traget ihr auch mich selbst in euch. Und dann wird eure Lehrtätigkeit gesegnet sein. Dann werdet ihr auch Erfolg verzeichnen können, mehr oder weniger, dem Liebewillen der Mitmenschen entsprechend. Ich sende euch in die Welt, wieder als meine Jünger, um die Liebelehre zu verbreiten. Denn vom Beachten und Befolgen derer hängt sowohl das geistige als auch das irdische Wohl der Menschen ab. Und es muss das Gebot der Liebe mit aller Eindringlichkeit verkündet werden. Und dies benötigt sonach willensstarke, gläubige, mir stets ergebene Diener auf Erden, die sich als meine Jünger fühlen, die von mir Weisheit entgegengenommen haben, die selbst liebetätig sind und daher als meine Werkzeuge auf Erden tätig sein können, die meinen Willen verkünden können, überall dort, wohin ihr Fuß tritt. Sie sollen lehren, das heißt, reine Wahrheit verbreiten. Sie sollen den Mitmenschen den Segen und die Kraft der Liebe und des Glaubens vorhalten. Sie sollen ihnen die Auswirkung des Erdenwandels im Jenseits vorstellen. Sie sollen in ihnen den Glauben an mein Erlösungswerk erwecken und festigen und ihnen das nahe Ende ankündigen, das dringende Beachtung fordert. Und sie sollen sie hinweisen auf die Zeichen und Wunder, durch die Gott in seiner Liebe sich offenbart vor dem Ende, um die Menschen im Glauben zu stärken und sie empfangswillig zu machen für die Kraft aus mir. Ich will selbst durch meine Jünger wirken und muss daher auch im Herzen derer Aufenthalt nehmen können. Und also muss das Herz starke Liebe fühlen zu mir und zu den Mitmenschen. Es muss die geistige Not empfinden und helfen wollen. Und es wird sich gestalten durch die Liebe zu einem Aufnahmegefäß meines Geistes. Ich selbst werde Wohnung nehmen können im Herzen meines Jüngers und ungehindert wirken können. Und er wird lehren, was ich ihm ins Herz und in den Mund lege. Und also brauchet ihr nicht zu fürchten, eurer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Denn so ihr euch mir hingebet und euch mir antraget für eine Tätigkeit auf Erden, die überaus bedeutungsvoll und dringend ist, so führet ihr diese Aufgabe nicht mehr allein aus, sondern ihr helfet mir nur, auf Erden wirksam zu sein durch euren Willen. Und ihr empfanget die Kraft, ständig liebetätig zu sein, und ziehet daher mich immer inniger zu euch. Und nun kann ich lehren, gleich wie ich auf Erden gelehret habe, durch euch, meine Jünger, denen ich dieses Lehramt zugedacht habe, in der Erkenntnis eures Willens. Ich bilde euch wohl vor für dieses Lehramt, denn ich will, dass ihr auch völlig durchdrungen seid von dem Wissen, das ihr vertreten sollt. Doch so ihr lehrend tätig seid, bin ich selbst es, der sich äußert, der jeden Gedanken, jedes Wort in euch aufleben lässet, der euch also zum Denken und Reden nach meinem Willen veranlasst und dies der Mitmenschen wegen immer im Rahmen des Natürlichen, so dass sie euch hören, wenn sie mich nicht hören wollen, wenn sie es nicht glauben wollen, dass ich selbst mich durch euch äußere. Dann nehmen sie die Worte als euer Gedankengut entgegen, und sie sind nicht gezwungen zu glauben. Doch ihr werdet nichts anderes aussprechen, als was mein Wille zulässt. Ihr werdet keinen Irrtum verbreiten können, weil ich, als die ewige Wahrheit, euch davor schütze. Und so solltet ihr in meinem Namen tätig sein, stets und ständig. Denn die Zeit ist nur noch kurz bis zum Ende und muss ausgewertet werden in jeder Weise für das geistige Wohl derer, die in großer Not sind. Amen.